Verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten. Im Grenzgebiet zwischen Israel und Syrien ist es zu einem neuen schweren Zwischenfall gekommen. Israelische Düsenjäger schossen heute früh über dem See Genezareth zwei syrische Düsenflugzeuge sowjetischer Bauart ab. Nach Darstellung eines Sprechers in Tel Aviv war zuvor von syrischer Seite ein israelisches Wachboot beschossen worden, das im Nordosten des Sees auf Grund gelaufen war. Zwei Besatzungsmitglieder sollen verwundet worden sein. Der Sprecher sagte weiter, zu dem Luftkampf sei es gekommen, nachdem die syrischen Flugzeuge das Boot direkt angegriffen hätten. Ein Sprecher in Damaskus beschuldigte in einer Gegendarstellung, das israelische Patrouillenboot vom See aus einen syrischen Stützpunkt beschossen zu haben. Er erklärte, die israelischen Flugzeuge seien abgedreht, nachdem sie von syrischen Maschinen angegriffen worden seien. Die Internationale Waffenstillstandskommission für Palästina hat inzwischen die Untersuchung des Vorfalls aufgenommen. Die Vereinigten Staaten wollen ihre militärischen Anstrengungen in Vietnam verstärken. Dies geht aus einer Presseerklärung hervor, die im Anschluss an ein Gespräch zwischen Präsident Johnson und dem amerikanischen Oberbefehlshaber in Südvietnam, General Westmoreland, veröffentlicht wurde. Johnson hatte mit dem General am Wochenende auf seiner Farm in Texas in einer längeren Aussprache Fragen der Strategie und des Nachschubs erörtert. In der Presseverlautbarung betonte der Präsident, die USA würden so lange in Vietnam bleiben, bis Hanoi den Krieg beende oder zu Verhandlungen bereit sei. Der Einsatz der Vereinigten Staaten und ihrer Alliierten mache eine militärische Eroberung Südvietnams durch die Kommunisten unmöglich, erklärte Johnson. Er fügte hinzu, das amerikanische Volk müsse wissen, dass es keinen schnellen Sieg geben werde. Im Übrigen sprach sich der Präsident anerkennend über die Organisation des Nachschubs aus. Westmoreland äußerte ergänzend, es lägen keine Anzeichen für ein Nachgeben der Kommunisten vor. Die Stärke der gegnerischen Kampfgruppen, einschließlich regulärer nordvietnamesischer Einheiten, bezifferte der General auf etwa 280.000 Mann. Ihnen stehen nach Angaben Westmorelands 292.000 amerikanische Soldaten gegenüber. Der General kündigte weitere Truppenverstärkungen an. Er sagte, das Ausmaß werde davon abhängen, was die Gegenseite unternehme. Der amerikanische Mondsatellit Lunar Orbiter, der sich seit gestern Nachmittag in einer Umlaufbahn um den Erdtrabanten befindet, wird bereits heute die ersten Bilder zur Erde senden. Nach Angaben der amerikanischen Weltraumbehörde NASA soll mit den Testaufnahmen die Sendeanlage des Satelliten überprüft werden. Es ist geplant, am kommenden Donnerstag die an Bord befindlichen Fernsehkameras einzuschalten. Die Fernsehteilnehmer in den Vereinigten Staaten können dann direkt Aufnahmen von der Rückseite des Mondes empfangen. Lunar Orbiter, der gegenwärtig den Mond in einer elliptischen Bahn in Höhen zwischen 190 und 1850 Kilometern umkreist, soll am Wochenende in seine endgültige Umlaufbahn gebracht werden. Sie wird 45 Kilometer vom Mond entfernt sein. Hauptaufgabe des Raumkörpers ist es, geeignete Landeplätze für Astronauten zu erkunden. In Chicago ist es gestern nach Kundgebungen farbiger Bürgerrechtler zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und etwa 3000 weißen Gegendemonstranten gekommen.